Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Selfmedia.de Podcast. Unser Thema heute: die Entwicklung des Univac zum ENIAC. Computerhistorie. Nein, Maren ist dabei und deswegen können wir leider nicht über Computer sprechen. Ich bin René. Hallo Maren. Ja, hallo. Ja, unser Thema haben wir ja schon ein paar Mal angekündigt mit Holger zusammen, worüber wir heute sprechen wollen. Über das, was wir beide am nötigsten haben. Ach so, ich dachte jetzt echt, das Computer. Nein, das hätte ich ja gerne mal. Nee, nicht mit mir. Das geht nicht. Wer weiß, was bei rausgekommen wäre. Ja, Urlaub. Das ist unser Thema. Du hast Urlaub gerade? Klar. Hast du wirklich Urlaub oder nur frei? Ich habe Urlaub. Ja, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Urlaub und frei, frage ich mich immer. So als normal arbeitender Mensch. Im Urlaub soll ich mich erholen, wenn ich frei habe. Ja, was ist der Unterschied? Und Urlaub ist ein bisschen mehr. Julia sagt Kohle. Wieso Kohle? Also Julia sitzt hier mit bei, aber darf nicht reden, weil sie zum Beispiel Mikrofon ist. Ich weiß nicht, warum Kohle. Nee. Den frei und den Urlaubstag, ich meine, insofern, wenn du den Urlaub ab... Ja, das ist in dem Sinne. Wenn du Urlaub abbaust, geht ja dem Arbeitgeber da... Ja, okay, wie ist Urlaub und frei, wirkt sich also auf den Arbeitnehmer gar nicht auf. Doch. Echt? Wie denn? Na, finanziell, doch, das stimmt schon. Wenn ich frei nehme? Naja, pass mal, wenn jetzt... Also, ja, wenn ich frei nehme, dann nehme ich das nicht von meinem Urlaubskontingent? Ja, frei, du kannst dich nicht einfach so frei nehmen. Dir stehen 2 Tage die Woche, also Werktag stehen dir zu. 2 Tage, ganz normal. Die Woche? Ich darf 2 Tage die Woche frei nehmen? Sagen wir es mal so, du hast ja generell Samstag, Sonntag frei. Ach so, Ich arbeite im Hotel, habe ich nicht generell Samstag, okay, Sonntag frei. Da haben wir es doch. Ja, das meine ich ja. Als normal arbeitender Mensch kriegt man das nicht mit, den Unterschied zwischen frei und Urlaub. Siehst du? Also frei ist diese 2, also man muss 5 Tage die Woche arbeiten normalerweise. Genau. Oder 6 Tage im Einzelhandel, okay. Und dann wird das aber anders aus. Und frei ist der Tag, den ich dann quasi innerhalb dieser Woche... Okay, richtig. Alles klar. Richtig. Also habe ich gar kein frei, sondern habe ich mal Urlaub. Nein, du hast frei. Nee, jetzt habe ich Urlaub. Ich habe immer Samstag und Sonntag frei. Ja, jetzt hast du Urlaub. Und jetzt haben wir ja unter der Woche. Okay, du hast auch Urlaub. Haben wir das geklärt? Also wir haben beide Urlaub. Schön. Echt, du hast richtig Urlaub? Ja, ich habe Urlaub, ja. Wieder Ferien. Stimmt, da muss nur man ja... Nur ein schuldiges Kind hat man gerne in den Ferien Urlaub. Stimmt, und da ihr aus Brandenburg kommt, deckt sich unser Urlaub ja nicht immer. Doch, Berlin und Brandenburg hat meistens gleich. Ah, okay. Außer die Winter hat ja nur Sachsen, Berlin und Brandenburg und das war's. Alles klar. Viele sind nicht bei Elba. Wie immer, wenn ich Urlaub habe, wäre ich krank. Naja, dein Körper weiß das. Ja, der weiß ein ja immer. Ein überarbeiteter Körper nimmt sich seine Auszeit. Immer. Ich hab's noch nicht anders erlebt, wirklich. Ist toll, ne? Ja, was bist du eigentlich für ein Urlaubsnehmer? So lieber lange am Stück oder so einzelne Tage? Nee, lange am Stück. Echt? Also ich habe immer überlegt, ob ich nicht die Woche, also ich habe das eine Zeit lang auch so praktiziert, eine Woche kürzen. Ne? Also immer einen Tag nur. Schön stückeln, ne? Ja, ja, würdest genau, du ja genau, nicht genau. Nämlich kriegen von mir, kannst du wissen. Echt, warum Weil nicht? Erholung, Urlaub ist zur Erholung da. Ja. Und wenn du einen Tag Urlaub nimmst und dann 2 Tage frei, ist es keine Erholung. Ja, dann weißt du, wie erholend das für mich ist, wenn ich... Aber so ein Stückelkram würde gar nicht funktionieren. Also am liebsten 3 Wochen, 4 Wochen am Stück. Ja? Ja. Ich mach's immer noch so, wenn so eine kleine Pause innerhalb der Woche ist, weißt du, so eine Ruheinsel, finde ich okay. Ist aber nicht wirklich erholen. Doch, für mich schon. Für dich ja, aber wenn du es so genehmigt kriegst, ja also, toll. Aber also mittlerweile ist es auch so, dass ich auch gern am Stück nehme. Ist auch schon. Aber zu viel ist auch nicht gut. Man nutzt ja die Brückentage. Nee, mach ich zum Beispiel gar nicht. Die Brückentage sind für mich meine Ruheinseln schon. Das ist doch eine coole Woche, wenn ich nur 2-mal arbeiten gehen brauche. Ja, ich glaube, du musst mal unterscheiden. Aus deiner Branche und aus meiner Branche. Nee, wieso? Das hat ja nichts mit Branche zu tun. Das hat auch mit, wenn, ich kann ja auch in der Branche arbeiten, wo es nicht genehmigt wird, aber ich würde es trotzdem toll finden. Nee, aber ich habe ja nicht automatisch einen Brückentag. Wenn ich natürlich den Urlaub nehme, dann habe ich auch so, noch einen frei. Achso, für dich keinen Brückentag, das meinst du? Ja. Man sollte schon, also ich sag mal ganz ehrlich, wenn bei mir ein Urlaubsantrag liegen würde mit einem Tag, so Freitag Urlaub oder Montag, würde ich ihn ablehnen. Echt? Kriegen sie es direkt zurück, weil ich sage, Staffeln, die sollen sich erholen. Ein Tag ist keine Erholung. Aha. Und außerdem ist es für den Arbeitgeber auch kacke. Da fehlt gleich mal wieder das Wochenende, soll wieder das anders planen. Das funktioniert nicht. Wieso ist es für den Arbeitgeber kacke zu verstehen? Naja, dann ist gleich mal wieder das Wochenende weg. Viele andere wollen auch Wochenende haben, haben da vielleicht, fehlen dir gleich 3 Mann oder 4 Mann dann. Das funktioniert so nicht. Wie sieht für dich der perfekte Urlaubstag aus? So? Was, also? Schlafen. Also lange schlafen. Auch, ja, lange schlafen. Kann meinetwegen auch schon 7:30 sein. Das ist für mich lange schlafen. Gehst du da früher ins Bett? Nee, so wie immer. Echt? Siehst du das nämlich? Also ich schlafe in meinem Urlaub auch gerne aus. Das Problem ist, ich gehe dafür auch sehr spät ins Bett. Ja. Und somit schlafe ich in meinem Urlaub weniger, als wenn ich arbeiten bin. Und dann besser mache ich Bett und dann schreibe ich nicht. Und dann ganz entspannt frühstücken. Ja gut, das hat man, kann man unter der Woche ja auch haben. Nee. Mit allen zusammen? Nee. Na gut, mit allen zusammen nicht. Wenn bei dir zufällig alle Urlaub haben, wenn du Urlaub hast, dann. Ja. Meistens plane ich ja meinen Urlaub so, dass meine Familie da ist. Ne? Ah, verstehe. Das ist ja sinnvoll. Weil sonst brauche ich ja keinen Urlaub. Ne, wieso? Manchmal ist auch Urlaub, weil keiner da ist. Das ist ja auch Erholung. Also ich will schon meinen Urlaub haben mit meiner Familie. Echt? Aber dann kannst du ja wirklich nur einen Ferienurlaub nehmen. Ja, mach ich auch. Hm. Verdammt, wir haben es vergessen. Was? Ich muss die Zeit im Auge behalten. Geht jetzt gerade weg? Was musst du? Man hat es gehört, glaube ich, habe es an den Tisch genommen. Zeit im Auge behalten. Möchte betonen, es war René. Ja, ja. Aber ich habe das doch hier alles schon so hingebaut, dass eigentlich keine Geräusche entstehen dürfen. Ja, also ich habe jetzt nur mal so, ich habe ein ganz langes, Mikrofon vor meiner Nase. Geräusch, was, als hochdrehe. Was hier mit Gummis verbunden ja, ist? Ja, ich habe ja noch Sachen, die noch nicht gekommen sind. Unter anderem fehlt noch das Mischpult und halt eine Mikrofonklemme. Was willst du mit dem Mischpult machen? Meine Stimme ein bisschen höher machen oder ein bisschen so. Ja, dann kann man auch mal Einspieler machen. Nein, ich brauche es aber auch für die Musik. Mhm. Straßenmusik. Okay. Hast du eigentlich Recherchen gemacht im Internet über das Thema Urlaub? Nö, weil ich mit Urlaub. Ist ganz einfach, ne? Ja. Ich glaube, dein Urlaub sieht anders aus wie mein Urlaub. Ich habe neulich von jemandem gesagt bekommen, von einem sehr engen Freund, dass er nicht mit mir in den Urlaub fahren will. Das wäre ihm zu stressig. Du brauchst nicht raten, wer es ist. Ich weiß schon, wer es ist, aber ich weiß wahrscheinlich nicht. Nee, du weißt es nicht. Das würde ich nicht sagen. Nee, also er hat gesagt, also wir verbringen ja sehr viel Zeit miteinander und sehr intensive Zeit und er hat gesagt, nein, in Urlaub fahren wird er nicht mit uns, weil das wäre ihm zu anstrengend. Also anstrengend in der Hinsicht, Sachen zu machen, was anzugucken und ja. Okay, ja, verstehe schon. Ich kann es, also da muss ich sagen, wenn ich im Urlaub weg bin, dann kann ich nicht wie tot im Bett liegen bleiben. Nee, also ich sag mal ganz ehrlich, mein perfekter Urlaub wäre wirklich, ich kann irgendwo hinfahren, wegfliegen. Am besten wirklich ganz, ganz weit weg. Das ist für mich wirklich so, nicht erreichbar, Handy am besten aus, weg, nicht gleich mal um die Ecke irgendwo hinfahren zu können, sondern wirklich, man hat das Meer da und einfach morgens. Meer? Also es muss Meer sein? Ja, also ich brauche Sonne. Ich brauche Sonne, Meer. Das ist ein Strandurlaub, finde ich. Ist mir klar, dass du das total. Da kann mir auch zu Hause tot irgendwo hinlegen. Nee, Strandurlaub finde ich ganz grausam. Man kann auch am Strand sehr viel sehen, ne? Nur mal so. Ja, irgendwann hast du ja aber eine Muschel. Nimmst du deine Kamera mit den Muscheln, die kleinen Fische und die Steine. Meinst du jetzt, wenn du sagst Strandurlaub mit Sonne, dann ist das für mich im Sand liegen. Naja, nicht den ganzen Tag. Also sagen wir es mal so, also für mich ein perfekter Urlaub wäre wirklich 2 Wochen. Und wohin? Dann wirklich zu sagen, okay, man macht ja vorher fest Badeurlaub, also wirklich nur Strand. Das ja auch. Und, na, das ist eine Woche meistens, reicht ja noch. Oder man sagt, nee, so zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen nach Thailand, nach Asien, also das ist ja nicht wirklich nur, ich liege nur am Strand, weil da kann man so viel sehen und erleben, wo ich sage, da möchte ich auch ein bisschen was machen. Hatte ich mir eigentlich in der Türkei auch vorgenommen, aber war einfach so down, dass ich wirklich nur am Strand gelegen habe. Ich stelle mir gerade vor, 4 Wochen Australien und nur am Strand. Nee, gehen. Das geht ja nicht. Nee, da kannst du viel zu viel. Da würde ich, würde ich mich echt. Du fliegst ja nicht 4 Wochen irgendwo hin, nur am Strand zu fliegen. Aber ist jetzt ein Beispiel. Ich meine, wenn jetzt aus Dubai zum Beispiel, was ich, da fliegst du hin, schönes Wetter, dann willst du nur eine Woche einfach nur liegen. Ja, aber die Sonne berieseln lassen. Wenn man so weit wegfliegt, dann ist es doch viel sinnvoller, sich das auch anzuschauen, statt dann am Strand zu liegen. Also, da fände ich jeden Tag, wenn man am Strand liegt, schade. Nee. Mal am Strand liegen fände ich okay, so wie vielleicht mal irgendwo hingehen. Und was ist mit deinen Kindern? Ich mache ja keinen Wanderurlaub mit 40 Kilometer Tagestour. Aber deine Kinder würden es toll finden, am Strand ein bisschen baden. Aber ich möchte mal, Julia juckt da hinten schon. Ich glaube, die würde echt gern was dazu beitragen. Ja, mach mal. Mir fehlen so ein bisschen gerade die Worte. Ich könnte. Nee, aber gut. Ich sage, Kinder jetzt irgendwie Action mit Kindern zu machen, ja, ist ja richtig. Sollte man nicht machen. Also man muss schon den Urlaub so anpassen. Nicht Action mit Kindern, aber ich glaube schon, wenn man gerade eine Woche rum, die gerade auf Lilly, da ist, du glaubst nicht, wie die aufgehen. Da allein nur am Strand, da zusammen spazieren zu gehen, dann kann man da auch ein paar Felsen, die du angucken kannst. Das kannst du ja in Deutschland auch haben. Nee. Okay, dann muss man auch dazu sagen, manchmal könnte das in Deutschland sogar teurer sein, ja. Ja, aber ist nicht dasselbe. Deutschland ist Deutschland und dann gehst du halt irgendeinen Strand, wo ganz viele ausländische Touristen sind. Allein, verbindest deinem Kind die Augen, wenn du mit dem Urlaub fährst und sagst na, so. Aber allein das Gefühl, so ich gehe zum Flughafen, ich schicke es ein, ich okay, sehe Flieger. Okay, wenn du das brauchst, ja, das kann ich akzeptieren. Nee, aber Wenn du das als Ritual, nee, ist in Ordnung. Wenn du das als Ritual benötigst. Aber wir reden jetzt nicht vom Sommerurlaub, ne? Also muss man noch unterscheiden. Ich würde im Sommer nicht in die Türkei fliegen oder sonst wohin, weil Ja. dann sage ich, okay, gehe ich zur Ostsee, weil da ist auch schön warm und dann guckt mir irgendwo in Deutschland was an. Ne? Es geht so um die Monate, die kälter sind. Wo es halt in Deutschland nicht so warm ist. Und da würde ich sagen, so, jetzt weg. Das will ich toll finden. Und dann nicht nur Action, Action, Action, Action, sondern ein bisschen verdienen. Man kann sich ja einigen, ne? Man kann ja sagen, so, heute gucken wir uns mal die Bucht von Pralala an und morgen gucken wir uns den Tempel von sowieso an und dann gehen wir baden, den ganzen Tag. Morgens um 9 bis abends um 5. Ja, das kann man mal einen Tag machen, finde ich völlig in Ordnung. Und den nächsten Tag dann auch. Und darauf den Tag können wir uns dann nochmal ein Schloss angucken. Keine Ahnung. Ja. Ich überlege gerade, wir waren ja schon mal im Urlaub. Fandest du es anstrengend? Waren wir im Urlaub? Wir waren schon mal zusammen im Urlaub. Ich muss es gerade überlegen. Oh Urlaub. Gott, ich. Oh weia. Ah! Wir waren eine Woche im Urlaub und du erinnerst dich nicht mehr. Dann war es zumindest nicht schlimm, oder? Das war kein Urlaub für mich. Das war kein Urlaub? Also, wir waren im Disneyland zusammen. Genau, Disneyland. Damit der Hörer auch weiß, worum es geht. Ja, aber ich meine, an sich fand ich das super cool, aber ich war froh, dass ich danach noch 2 Wochen Urlaub hatte. Also, ja, der Urlaub mit euch, also die 4 Tage dort, die waren schön. Also, es war total viel Action, man konnte so viel schauen, deswegen wollen wir auch nochmal hin. Das kann ich auch sagen, nee, lass mal gut sein, ne, muss ich nicht nochmal haben. Und du würdest diesmal auch ein Zimmer mit Trenntür nehmen, ja? Ach, das war doch schön gewesen, aber ich brauche wirklich nach so einem Aufenthalt, brauche ich noch Ruhe. Weil das war mir definitiv ja, zu... Gut. Das lag aber weniger an uns als am Disneyland an sich, weil einfach das. Für die noch nicht da waren, das ist halt groß, weitläufig, es ist halt amerikanisch, viele Kinder, und du genau. Wirst mit, du wirst halt zugeschüttet mit eindrücken. Ja. Also massiv zugeschüttet. Es macht immer Spaß, aber man ist halt auch K.O., muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man dann morgens bis abends da durchwatschen, aber ich fand es schön, wenn trotzdem abends dann noch an der Bar sitzt. Ich finde es auch schöner, mit Freunden da zu sein, als ganz alleine, glaube ich, da hinzufliegen. Ist mein Gefühl. Aber ich war froh, also dass ich also in Disneyland sind doch alle deine Freunde, die da sind. Ey, so viele Kinderwagen und Buggies, ey. Das sind immer noch meine letzten Eindrücke vor diesen Cafés. Wahnsinn. Ja. Und so viele Sprachen von Kindern. Von allen Nationen. So morgens am Frühstücksbuffet. Hammer. Also man muss schon sagen, das ist reiner Massentourismus. Aber für die Massen, die da sind, organisiert. Haben sie das super hingekriegt. Ja. Dass du, also direkt in den Park selber merkt man das, finde ich, gar nicht so. Also da... Der ist auch voll und... Ja, es geht. Man vertreibt sich die Zeit, ne? Man guckt hier. Ich glaube, du bist mit den Augen so bei anderen Sachen, dass man es gar nicht mitkriegt. Also, wir haben es schon gut drauf. Waren wir eigentlich mal in der Ostsee gewesen oder so? Nein, ne? Wir wollten mal. Stimmt. Ich kann mich erinnern, 4 Wochen Ostsee. 4 Wochen? 4 Wochen im Sand liegen. Wollten wir das nicht mal machen? Ja, mit die wird ja nicht funktionieren, glaube ich. Nee, auch an der Ostsee gibt es schöne Sachen, die man sich außer dem Strand ansehen kann. Also ich als Ostseegänger, der einmal im Jahr Minimum hochfährt, ja. Weil meine Familie nun dann auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, hat da schon eine Menge gesehen. Eigentlich, ja, sehr viel. Von Schlössern, von Burgen, von irgendwelchen Museen, Ausstellungen hier in Prora, also alles eigentlich. Die Schiffe. Ich finde auch, man muss es nicht übertreiben. Also so ein Urlaubstag muss auch entspannt sein. Also er soll nicht um 8 anfangen, dass man sich sofort auf die Socken macht und irgendwo hinfährt, sondern... Er fängt dann, wenn er anfängt. Genau. Und man sollte dann auch nur... vielleicht mal eine Sache machen. Also wir waren jetzt oft in so Dörfern mit so Häusern. Also wie heißen diese Dinger? Ferien, Centerparks oder so heißen die so? Nein, ich weiß schon. Ja, Ferienhotels, Ferienanlagen. Wo man dann so ein Apartment hat, also meist so ein kleines Häuschen, ne, mit Küche und allem. Und ich finde, das ist echt eine sehr entspannte Art von Urlaub. Aber, okay, muss man nicht, aber meistens ist es so, dass man sich selbst verpflegen muss. Ja, finde ich okay. Ja, du als Hoteltante, ist klar, das ist schwer. Nee, ich meine aber auch so, aber ich finde ich sogar besser. Also, naja, aber letztendlich, schön, da bleibst du doch an einem kleben. Irgendeiner muss ja das Frühstück machen, Mittag machen und Abend machen oder keine Ahnung. Ja, aber das kann man doch auch zusammen machen. Also, ich finde es eigentlich schön, wenn man zusammen am Frühstückstisch sitzt, in quasi seinem eigenen Urlaubsreich, ne, ohne dass andere Leute da rumhüpfen. Also, ja, mal schon. Mal nicht immer. Ja, das andere, das finde ich, also so, ich finde auch, also wir waren ja auch schon in Hotels, zusammen, da finde ich das Frühstück, ja, sind halt fremde Leute, das ist dann so ein Ort, wo man noch viele andere Leute trifft. Ja. Also ich, nicht, dass ich so abscheue oder so, aber... Ja, kommt drauf an, welches Hotel. Da muss man sich natürlich schon ein familienfreundliches Hotel suchen. Da muss man natürlich trotzdem testen. Andere Leute da. Ja, natürlich sind andere Leute da, die werden da auch frühstücken, natürlich. Aber die stören dich auch nicht. Werde ich vielleicht. Nee, mich stören Leute auch nicht, also... Also ich war noch nie in einem Urlaub, wo ich sage, das hat mich total genervt. Also ich war auch irgendwie 3 Wochen Ägypten und davon liegt man 2 Wochen am Strand. Also das habe ich auch schon erlebt. Ja, aber du doch nicht. Doch, Du liegst doch nicht 2 Wochen am Strand. Nee, ich liege da nicht am Strand, aber die, mit denen ich da bin, die liegen am Strand. Und was machst du denn? Ich gucke aus dem Fenster, weiß ich nicht. Nein. Da ist das so. Also ich sitze halt am Strand. Und denke, hoffentlich ist es gleich vorbei. Nee, Tsunami, also... Tsunami, oh, Action, Leute, irgendwas. Nee, also... ich finde es ja nur schade, ich denke mal, man hätte dann vielleicht mehr erleben können. Also, ich habe gerade, wenn man 3 Wochen dann mal weit weg ist, dann ist man zwangsläufig ja irgendwo. Also, wenn ich in irgendeinem Land bin, was mich interessiert, wo ich noch höre, ob gerade Ägypten war, gut, nicht gerade jetzt. Im Moment aber, leider, aber wieder mal nicht. Ja, aber da würde ich auch sagen, ich möchte so viel sehen von diesem Land, ja. Also das meine ich, wenn du schon mal so weit wegfährst, zum Beispiel Amerika. Wenn man nach Amerika fährt, fliegt man nicht irgendwie eine Woche, sondern da muss man halt gleich, weil es so weit weg ist, irgendwie 3-4 Wochen und da muss man halt auch sich ein bisschen was angucken. Über das Staffel. Mal nach 2 Wochen, okay, in den Bereich von Amerika und nächstes Mal halt so, keine Ahnung. Ich war so macht meine Mutter ja im Moment. Ja, also ich war damals in Texas gewesen, in Austin, und von dort aus ging es weiter irgendwie nach Florida, aber was da waren wir in Miami, war ich am Strand, aber... War nur ein Tag oder was? Ja, nur ein Tag, weil es ging dann wieder zurück und da haben wir uns so diese Villen da angeguckt, und da sind doch wirklich diese Sunny Boys mit ihren... Ghetto-Blaster. Ja, da wirklich so lang in den Rollerblades und leicht bekleidet, war schon sehr erstaunlich, wir haben uns da hingesessen, Burger gegessen und irgendwas, und ich habe auch ein Foto geschossen vom Meer. Aber wenn ich heute, also wenn man sich dieses Foto holt, dann könnte auch die Ostsee sein. Ja? Ich habe so blöd geknipst, ja. Und mein Bruder dachte auch nur, was hast du denn geknipst? Ja, du warst denn da? Du nimmst dir für dich mit die Eindrücke. Also ja, aber du weißt ja sicherlich noch, wie toll das war. Ja. Absolut. Also es war sehr, sehr, vor allem wir waren zur Winterzeit da gewesen, also sprich so kurz vor Weihnachten. Das heißt, es war auch alles sehr, sehr, sehr stark dekoriert. Also sehr kitschig. Ja, das gehört halt dazu. Wahnsinn. Ja, also alles, was blinkt und leuchtet. Und sind alle, die Menschen sind sehr, sehr offen. Wie Disneyland ohne Disney. Und sehr, sehr offen, aber wirklich jedes Haus. Und wenn du da an den Restaurants warst, die haben gesungen, die Kellner, du haben dir den Essen aufgemacht. Da habe ich aber andere Sachen gehört. Also, ja? Meine, wenn ich mich recht entsinne, hat meine Mutter gesagt, die sind zwar so, die sind offen, aber das ist nicht ernst gemeint. Aber das ist amerikanisch. Amerikanisch, es ist halt einfach ganz normal, dass sie anfangen zu singen und dir dein Essen einpacken. Aber du als Deutscher, wenn du erstmal sitzt, was ist jetzt hier los? Wir hätten das gern geregelt. Ja, was ist jetzt hier? Und ja, habe ich mir schon mal alles einpacken lassen. Aber jetzt bin ich eher so, wenn ich sage, Urlaub, ja, ich möchte irgendwo hin, wo ich am Strand liegen kann, mich mit der Sonne berieseln kann und dann weiß ich nicht, abends oder nachmittags muss ich dann irgendwas anschauen, wenn es nicht mehr so heiß ist. Das schon. Aber ich muss weg. Und so ein Urlaubstag zu Hause, halt einfach nur ausschlafen, frühstücken in Ruhe. Ja, aber das ist denn, wenn du mal zu Hause Urlaub machst, ist mein Empfinden, dann vergeht das immer ganz schnell die Zeit. Ich meine, ja gut, weil man sehr abgelenkt ist, aber es kann im Urlaub aber man passieren. Geht einkaufen, dann kümmert sich man darum, dass irgendwas abgeheftet wird, dann weiß ich nicht, ja, man macht schon, ja, dann ruft sich doch mal Arbeit an, weil irgendeine Frage ist und. Ja, aber man macht ja jetzt nicht, wenn man Urlaub nimmt, immer nur diesen Erholungsurlaub, wo man wegfährt, ne? Da, doch. Also ich meinen Urlaub nicht. Echt, du nimmst deine kompletten 40 Tage Urlaub dafür? Ich möchte dann eigentlich schon weg. Ich möchte eigentlich selten meinen Urlaub zu Hause verbringen. Also ich verbringe jetzt eine Woche zu Hause und ich muss sagen, ich finde es sehr. Ich verbringe meine Woche auch zu Hause, weil es nicht anders geht, sage ich jetzt mal. Also wir waren ja 2 Tage in Stralsund gewesen, in der Ostsee. War auch sehr schön gewesen. Am Strand gelegen. Nee, aber wir waren baden im gewesen, in der Sauna waren wir gewesen. War total schön gewesen, schön gegessen und ja, ich würde aber am liebsten wäre ich noch ein bisschen weiter weg. Ich habe auch erst geguckt, so, was die Preise sagen, wegfliegen und dann ergibt es zum Glück nicht gewählt, weil... Aber weißt du, da reicht mir zum Beispiel auch so ein Wellnessurlaub 3 Tage. Also das ist dann auch so so hochdosierte Erholung, das reicht mir dann auch aus und da kann ich dann auch noch weiter Konzern. Ja, aber Wellnessurlaub ist auch sehr preisintensiv. Wenn es ein richtiger Wellnessurlaub ist, ist es sehr preisintensiv. Dann, also für mich ist jetzt... Ja, nennen sich ja alle Wellness-Hotels. Also das muss ein Hotel sein mit Schwimmhalle, mit Sauna. Ja, ich hab da extra... Also ohne Behandlung, um Gottes Willen. Ja, nein, ich weiß schon, was du meinst. Ein Hotel, wo man wirklich abspannen kann, das kannst du nicht überall. Das Richtige musst du erstmal finden. Ist so. Was ist denn da? Was ist da ein anderes Hotel disqualifiziert, dass man doch, da nicht erholen muss? Also ich bin ein Mensch, ich kann mich nicht einfach so leicht erholen und... klar, okay, das Hotel hat eine Sauna, das hat eine Schwimmbad, toll, schön, aber da kann ich mich nicht immer abspannen. Sondern wir haben jetzt, wie das zum Spreewald, das Hotel da gefunden. wo man wirklich sagt, man kann da einen Tag schlafen. Was macht das Hotel dann aus, dass man da abspannt? Das Flair. Das ist einfach. Gut, also dann kann ja das Hotel an sich nichts dafür, sondern eigentlich ist es mehr die Lage. Nein, das hast du noch nicht gesehen, so ein Hotel. Wirklich, das war ich ist selber. Ist das ein anderes Genre von Hotel dann? Oder die geben sich selber keine Sterne. Die kannst du als Gast selber geben. Also meistens haben ja die Hotels Standard immer irgendwelche Zertifizierungen, so 3, 2, 4, 5 Sterne, keine Ahnung. Und dieses Hotel hat keine Sterne, sondern leben vom Standard, was die Gäste geben. Okay. Und allein wenn du in diese Lobby kommst, Zimmer, das ist alles anders. Dieser Wellnessbereich, das ist ein Traum, wirklich. Mhm. Das war, ich könnte da den ganzen Tag verbringen. Man kann so schön spazieren gehen und mit Essen, also ist ganz toll. Wirklich. Weiß ich nicht. Und deine Freienthal, sprich für den Normalarbeitenden das Wochenende, kannst du das als Erholung anerkennen? Also ist oder. Meistens ist es auch mal verplant. Also ich habe meistens unter der Woche frei, dann hast du irgendwelche Arzttermine. Ja gut, wenn unter der Woche die Familie nicht dabei ist, dann hätte ich das verstehen. Also ich frage nur deswegen, weil ich bin der Überzeugung, dass das auch funktionieren kann. Also ich kann mich gerade im Sommer, wenn wir da an der Spree sitzen, du kennst die Ecke ja auch, das sind für mich immer Wochenenden, die fühlen sich wie Urlaub an. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die sind echt hoch entspannt. Also wenn ich weiß, wenn ich dann mal Samstag, Sonntag frei, Montag, Sonntag frei habe, dann bin ich auch. Das ist 3 Tage, ist das ein Wochenende und runter, dann kannst du auch ein bisschen. Und das empfindest du als erholsam dann auch. Ja. Also, ich glaube, das ist von jedem Menschentypen selbst abhängig. Also, ich sag früher, mein Freien hat mir schon wieder Stress gemacht für den nächsten Arbeitstag. Habe ich schon wieder einen Arbeitstag. Aber ja, weiß ich, selber schuld. Und heute sage ich immer, wenn ich meine 2 freien Tage habe, genieße ich das auch so. Ich bin wirklich jetzt auch in meinem Urlaub gegangen und obwohl meine, ja, ich halte sie auf den Lauf, ich merke mich dann, nee, sie melden sich nicht, wir werden nicht wissen. Das interessiert mich nicht, sie machen das schon. Den Rest werde ich dann hören, wenn ich wieder da bin. Aber jetzt will ich nicht. Naja, und ich habe gestern trotzdem einen Anruf gekriegt, weil irgendwas war. Bist du automatisch dann schon wieder auf Arbeit drin? Dann willst du natürlich nicht. Ne? Hast du keine Lust drauf. Ja. Also bist du doch irgendwie mit konfrontiert. Aber ansonsten nutze ich wirklich meine Zeit zu Hause. Ich sage, okay, jetzt willst du mal noch ein bisschen aufräumen, eBay machen. Das ist dann so. Aber ich brauche immer so 2, 3 Tage. Erholung ist wahrscheinlich einfach nur, wenn es anders ist als sonst. Also ich weiß, dass man vom Urlaub die Schnauze voll haben kann. Also ich meine, jetzt sicher irgendwo hingefahren, obwohl das sicherlich auch eintreten kann. Ich meine, wenn man zu Hause ist, dass man auch irgendwann sagt, oh, ich freue mich schon wieder auf die Arbeit. Ich glaube, das liegt daran, dass man halt auch dieses Bedürfnis nach Abwechslung hat. Mhm. Aber ich zu Hause die Abwechslung. Und um das jetzt zu hacken quasi, ne, vielleicht kriegt man ja, wenn es wirklich die Abwechslung ist, vielleicht kriegt man sowas Urlaubstechnik oder Erholungsmäßiges ja auch während der Arbeit, also während einer Arbeitswoche hin. Aha. Für mich ist zum Beispiel, ich gehe ja einmal in der Woche, also am Anfang der Woche, 2 Stunden später auf Arbeit. Ne? Weil ich dann eine Runde laufe und so, komme halt auch 2 Stunden später nach Hause. Aber ich muss sagen, der Tag ist für mich auch mal irgendwie was Besonderes und ich bin energiegeladener, wenn ich dann ins Büro fahre, als ja, ich verstehe ne? schon. Und dann ist, also für mich ist das auch, das macht diese Woche auch viel angenehmer. Das heißt, man geht nach dem Wochenende montags arbeiten, ne? Das ist erstmal montags ist immer ein harter Tag, weil du hast gerade die Tage, in denen du wohl ausschlafen konntest und so, und dann musst du wieder früh raus. Ja, dann weiß ich aber schon im Hinterkopf, wenn ich den Tag geschafft habe, dann kommt dieser Tag, wo ich wieder später und wo ich dann laufe und dann. Das kannst du dir ja schon so einteilen. Das können viele andere können nicht. Also es ist wirklich. Ja, viele andere musst können du sagen, wenn ich muss, das ist für dich wirklich ein hoher Bonus oder ein Glück für dich, dass du das so arrangieren kannst, dann ist es wirklich. Aber also, weißt du, woran das liegt? Das liegt daran, dass es vielleicht viele Arbeitgeber nicht erkannt haben. Dass man, das ist, weißt du, für den Arbeitgeber, ist doch eine Kleinigkeit. Gut, wir reden jetzt, wenn jemand am Fließband sitzen muss von 8 bis 18 Uhr, dann muss er halt um die Uhrzeit da sein. Ja. Aber ich finde, dass man, dass das auch so eine Motivationssteigerung für Mitarbeiter ist. Und ich glaube, wir werden bei diesem Thema immer wieder landen, weil mich ärgert das echt extrem, dass es Arbeitgeber gibt, die das einfach nicht kapiert haben. Weißt du? Ja, aber da müsst du nicht drumherum kommen. Das also ist so eine Kleinigkeit, es kostet den Arbeitgeber doch nichts. Ja, aber man ist in vielen Bereichen nicht so flexibel, dass man sagt, ich komme 2 Stunden später, ne? Das geht nicht. Das ist nicht immer machbar, weil, klar, du als Mann kannst es vielleicht machen, ich als Frau und sagen, nee, ich muss mein Kind dann aber abholen, kann ich nicht 2 Stunden länger auf Arbeit bleiben. Ja, okay, weil aber Beispiel. Das ist kein unlösbares Problem. Jetzt. Frau Seeher hat ja letztes Jahr am Frauenanfanglauf da mitgemacht, ne? Muss dazu sagen, du redest gerade von dir als dritten Person. Ja, also ich bin gelaufen. Ja, genau. 5 Kilometer. Wir reden jetzt von sportlichem Laufen, also vom Joggen. Joggen, genau, so unter einer bestimmten Zeit halt, ne? Und ich bin läuft gar nicht gelaufen. Hab mir das nur als Ziel gesetzt, so, da läufst du mit. Ja. Hab ich auch gemacht. Ach, du warst bei so einem, genau. Wie hieß der? Avonlauf heißt das, so Kosmetik. Ach so, okay. Frauenlauf, okay. Der ist jedes Jahr. Ich dachte, das wäre so offizieller Firmenlauf. In Berlin nur, oder? Ist in Berlin? Ja. Genau. Und wo läuft man da? Straße 17 Juli, ist Tiergarten. Okay, also für die Nicht-Berliner, das ist Goldelse. Ja. Ne? Bist du im Brandenburger Tor? Nee, so aber ja, die Strecke zwischen Brandenburger Tor und Goldelse. Genau. Also Siegessäule. Es ist schon ein ganzes Stück, was du da durchläufst, ja. Im Tiergarten. Und das ist auch gut besucht. Ich glaube, über 10.000 Frauen laufen damit. Okay. Also es ist echt besucht. Dieses Jahr ist es auch wieder Mai. Und du bist mitgelaufen. Und nein, letztes Jahr habe ich mitgelaufen. Ja. Und das hat mich total angesprochen. Gab danach noch ein schönes Bierchen und so eine Tüte mit ein bisschen Kosmetik. Eine Tüte. Nee, ja. Eine Tüte. Und ich habe gesagt, dieses Jahr werde ich wieder mitlaufen. Ja. Ich habe schon geguckt, am 14. Mai ist es. Ja. Nur dafür muss ich wieder was tun. Das heißt, ich muss jetzt, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, jetzt natürlich noch nicht, aber... echt, ich bin durchgelaufen im Winter. Darf man aber auch nicht, ne? Drei. Julia schüttelt mit dem Kopf. Ich bin vielleicht drei oder viermal nicht gelaufen. Also wenn es zu den Minus ist, darf man auch nicht laufen. Ne, der Schnee war knietief, deswegen bin ich nicht gelaufen. Also ich laufe da wieder mit. Das heißt, ich werde mich nachher wieder vorbereiten und wieder mitlaufen. Das ich mir festbäumen. Ja, aber das finde ich zum Beispiel, das machst du ja dann auch sicherlich unter der Woche. Ich weiß ja nicht, wie oft du dann laufen nach der musst. Arbeit meistens. Ja. Oder das finde ich, ist doch eine positive Abwechslung, die vielleicht auch so ein bisschen so eine Arbeitswoche verschönert. Ist Erholung, genau, ne? Ja. Ja, und ich finde, man kann, wenn man sich selber, man darf diesen Trott gar nicht zulassen. Man muss halt gucken. Ich weiß, dass man gewisse Grenzen hat, in denen man sich halt nur bewegen kann, gerade wenn man Kinder hat, die dann zu einer gewissen Zeit. Ja, ich sag mal, Urlaub, ich meine, du, wenn du jetzt früher als Single mal deinen Urlaub vergleichst und jetzt als Familie, ist was anderes. Musst du den Urlaub ganz anders planen. Ja, klar, ich habe jetzt knallharte Grenzen. Man muss sich dann irgendwie schon einig sein in der Familie, was sind deine Interessen, was sind meine Interessen. Die muss man ja dann auf einen Nenner bringen. Muss man. Wie sagt man so schön, aus einem Ich ein Bier? Das auch mal sehr schön. Habe ich toll gesagt. Also siehst du, ich wollte eigentlich heute nochmal das Notizbuch überholen, dass du wieder einen Spruch aussuchen kannst, zu dem du kurz philosophieren kannst. Aber aus einem Ich ein Bier machen, ich überlege gerade, wo ich den gehört habe. Zum Schluss. Aber egal. Also ich muss sagen, ich habe das auch mal neues irgendwie bei so einer Schulung gesagt, bei so einer Nervenschulung, habe ich auch gesagt, aber das schwirrte mir einfach so im Kopf rum, weil das ist das, was ich gemeint habe. Und das meine ich aber, ich glaube, bei uns im Urlaub, da plane ich schon mal sehr viel. Wenn ich sage, so, wir fliegen jetzt da und dahin. Okay, ich möchte das sehen, aber ich möchte noch am Strand liegen. Tralalalalala. Und wenn es dann nicht meinen Erwartungen entspricht, dann ist ja schon gleich wieder, es ist auch so, ich muss wirklich, wenn ich irgendwo hinfliege, ein tolles Hotel haben. Die Mitarbeiter müssen freundlich sein. Das ist für mich ganz doll wichtig, dass die Leute freundlich sind. Marin, du weißt, dass ich mit dem, was das Plan betrifft, sicherlich nicht anders bin, als wir zusammen im Urlaub waren, an den du dich nicht mehr erinnerst. Vielleicht erinnerst du dich, hat jeder ein kleines Heftchen bekommen? Ja, das fand ich toll. Zum um den Hals hängen? Ja, habe ich auch noch. Achso, ich dachte gerade, Julia erinnert sich nicht, weil sie gerade so guckt. Doch, ich auch noch. Genau. Und du hast ja schon alles, wahrscheinlich schon Wochen vorher, Monate. Da standen französische Vokabeln halt drin. Ja, ich weiß. Und die Karten und... Aber weißt du, dass sich meine Mama erinnert? Nein. Und sie will es auch nicht mehr... Ich esse nie ihre Hotdogs, hat sie gesagt. Hatte nicht, die Hotdogs, das ist für sie so drin geblieben. Waren es diese an den Buden, dieses preiswerteste Essen, was man da kriegt. Genau, Hotdog. Das hat so... Ich bin mal gespannt auf die Preisentwicklung. Wir fahren in zwei Jahren. Ja, in zwei Jahren ist es jetzt. 2013, das, ne? Ja, werden wir sehen. Da muss man aber Einkalkulierung überrechnen. Wie sich die Preise entwickelt haben. Ja. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, was Geld betrifft. Ich bin im Urlaub. Also ich bin generell, dass ich schon mal ein bisschen aufs Geld gucke und man muss Sachen nicht mit vollen Händen und Fenster rauswerfen. Ich finde, man kann mit Geld viele, viele schöne andere Sachen machen. Ne? Ja. Und jetzt, bevor du, ich weiß, du kennst mich und du, das ist zum Beispiel auch was ich geändert habe, dass ich jetzt dann schon sage, der Urlaub kostet nicht nur das Geld, das man bezahlt beim Reiseveranstalter, um da hinzukommen, sondern da kommen noch mehr Kosten dazu. Und Urlaub muss dann halt vom Geld her gesehen im Gesamtpaket sein. Das heißt, ich muss auch genug Geld einplanen, dass ich ohne ein schlechtes Gewissen, auch wie wir es gemacht haben, für 50 Euro oder 70 Euro, was es gekostet hat, mal Abendbrot essen zu gehen. Ach, diese Show, Person. Oder meinst du? Ah, nee, oder in diesem Restaurant, wo es irgendwo da war. Ja, ne, wo die Büffel da rumreißen. Ja, aber das war cool. Um die Essenstische. ne, wo ich dann im normaler Mensch würde sagen, boah, 70 Euro, ich weiß gar nicht, wie teuer war das? Ja, war schon so teuer, ja. 50 Euro für ein Kind. 50 Euro für ein Abendessen pro Person ist halt echt fett, so weißt du? Aber in der Situation hatte ich mir auch gesagt, so unter normalen und alten Umständen hätte ich gesagt, 50 Euro gebe ich nicht für ein Abendessen aus. Aber in der Situation habe ich gesagt, nee, ich will halt so viel wie möglich mitnehmen. Ich habe das vorher gewusst, dass es nicht so preiswert sein wird. Und dann ist das auch noch. Also ich sage mal, Urlaub ist Urlaub. Deswegen, wir haben auch immer so unser kleines Sparschweinchen, sag ich mal. Und da nehmen wir das halt, das extra Geld. Ja. Das nehmen wir immer so mit für, weißt du, wenn du mal jetzt ein Eis holen willst oder dir da doch ein Shirt für Lilly, irgendwas. Ja. Kram, was halt also man darf da aber auch nicht aufs Geld gucken. Nee, und dann geht man halt toll essen. Ne? Da habe ich auch schon manchmal gesagt, oh, na ihr habt's ja, jetzt geht ihr einfach essen. Ich sage, wir haben Urlaub und dafür haben wir gespart. Ja. Das ist einfach so, wir gönnen uns das jetzt. Man darf da, das darf man nicht so, so sachlich dann sehen oder so rationell. Ne? Da muss man. Das Geld haben wir jetzt da zur Verfügung und das nehmen wir jetzt auch. Mein Gott. Nee, also, sehe ich auch so. Also ich bin als Kind ins Heilager gefahren und ich kam, wenn ich weiß nicht, 10 Mark mitgekriegt habe, kam ich mit 9,90 Mark wieder. Die anderen 10 Cent habe ich für eine Briefmarke gebraucht, ne? Und jetzt ist mein Ziel nicht mehr, wenn ich in Urlaub fahre, so viel wie möglich Geld mit zurückzunehmen. Klar, es sinnlos auszugeben, würde ich auch nicht machen, aber was meine Schmerz. Das ist situationsabhängig. Siehst aber meine Schmerzgrenze ist im Urlaub weit höher als außerhalb des Urlaubs. Ich glaube dir das jetzt mal. Kannst du kurz durch eine Körperbewegung das näher bestätigst. Okay. Ja. Nee, ich finde es auch, seit ich das so handhabe, ist Urlaub für mich auch entspannter, weil. Ich mache mir jetzt, mich kotzt dann so eine Ausgabe nicht mehr an, weißt du? Ja. Sondern das Thema ist von vornherein schon durch und erledigt und dann passt das. Ja. Ich gebe euch mal, du weißt ja selber, dass wir in die Türkei geflogen sind, dass das nicht so ein guter Start für uns war, ne? Da wollte ich nämlich gleich drauf zu sprechen kommen, also, aber wenn du es gleich ansprichst, kommen wir sofort. Ja, du hattest ja einen sehr schönen Urlaub gehabt jetzt vor kurzem mit, willst du das spezielle Erlebnis dann gleich anfügen? Dann erzähl erstmal, was du sagen willst. Ja, ich kann es ja kurz und knapp machen. Ich meine, stressige Wochen ging zu Ende, ja, und alles gemacht und getan, um Urlaub zu kriegen. Ja. Wirklich hin und her überlegt, gibst du jetzt das Geld aus, um wegzufliegen, weil es ja doch nicht wenig, das mache ich preisintensiv. Ja. Habe ich durchgerungen, ja, wir machen das. Es war also nicht euer, es ist jetzt nicht euer einziger Urlaub gewesen, den ihr für das Jahr geplant habt, sondern noch ein zusätzlicher. Wir hatten ja davor, waren wir auch weg gewesen und durch diesen paar Privatveränderungen in der Familie war nur echt die Überlegung, machen wir das oder machen wir es nicht. Ihr seid aber noch glücklich. Ja. Wir haben nichts mit euch zu tun, ja. Nein, okay. Also private Umstände. Ja, okay. Ne, wo gesagt, gebe ich das Geld jetzt aus oder nicht. Ja. So, wir haben es für entschieden, wir machen das, weil ich gesagt, ich brauche das jetzt. So, noch einen stressigen Tag gehabt auf Arbeit, ist sehr, sehr spät nach Hause gekommen, der Flieger nächste Tag irgendwann um 6 Uhr, bla, noch Koffer gepackt, also richtig Action, ja, ich war tot. So. Bevor der Urlaub losging, war es tot. Ja, war schon eigentlich K.O. Und wollten eigentlich meinen Geburtstag denn dort feiern und hin und her, also eigentlich alles gut geplant. Mhm. Naja, und da hat es dann doch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, sondern der Flieger war wohl überbucht und Familie Seeger und noch 3 andere Parteien durften halt nicht mitfliegen. Das wurde uns ganz nett gesagt, nämlich gar nicht, sondern man zählte nur die Voucher, bis ich dann irgendwann mal nachfragte und dann dachte ich, ja, kein Platz mehr. Voucher? Diese Reise, ja, wenn man für den Flieger, was man da abgibt. Diese Heftchen da. Ja, genau. Die fingen dann an, diese Begleitung da zu zählen. War mir ja irgendwie egal. Ich wollte einfach nur, ich stand da am Counter. Achso, die zählte schon, die diese hatte. Ja. Und zählte und zählte. Und ich fragte noch, ob ich überhilflich sein kann. Ich sagte, nö, ich zählte weiter. Ja. Und keiner sagte, und sie standen da wie die Deppen und immer so, ja, wir sind überbucht. Du hättest es anders erzählen müssen. Du hättest sagen müssen, 6.45 Uhr der Wecker klingelt. Nee, das war um 4.30 Uhr. Okay. Ist ja auch egal. Wir kommen am Flughafen an. Aber man muss dazu sagen, ihr, um jetzt mal, eure Mitschuld ein bisschen ins Spiel zu bringen. Nee, nicht meine Mitschuld. Ja, ihr wart, das weiß ich, dass du da nicht für dran warst. Ihr wart nicht ganz so pünktlich. Doch, also ihr wart, wir waren vorgeschrieben, 2 Stunden waren wir natürlich da. Ich bin ein Mensch, ich will natürlich noch ein klein bisschen, weil ich kalkuliere immer Sack irgendwelche, und haben, ne? Ja, immer irgendwelche Extras mit ein, so wie Autounfall, keine Ahnung, nein, irgendwas ist immer. Krankenwagenaufenthalt, Hubschrauber-Einsatz. Irgendwas ist immer so, aber. Ja, sehr schön übrigens, irgendwas ist immer, ja. Und Bekanntschaft sagt, nee, ach komm, ist um die Uhrzeit und bla. Ich, okay, hab nicht so ein ganz gutes Gefühl bei gemacht, aber, ne, haben das so gemacht, kam dann auch mit einem der letzten an, aber immer noch im ganz normalen Zeitlimit. Waren auch noch andere da, ja, dann durfte man nicht einchecken. Also ihr wart pünktlich da, ja, habt, wir aber pünktlich nicht, da wirklich. Habt aber nicht super pünktlich eingecheckt. Nee, wir waren nicht 3 Stunden vorher, da wäre das so. Nee, aber ihr habt doch nicht 2 Stunden vorher eingecheckt, oder? Nee, also der Flieger ging um, ich weiß nicht mehr, 47 eine halbe Stunde vorher eingecheckt? Nee, auch 1,5 Stunden waren okay, das. Okay, also gut, es war schon. Hatte ich anders? Nee, also es war nicht kurz vor dem letzten Drücker, also das wäre für mich keine Option und gewesen. Und das war jetzt in der Saison gewesen? Ja. Also ich Fanbeginn. Überleg mal, also zu Fanbeginn. Türkei-Spiel in Berlin, muss man dazu sagen. Ja. Eigentlich müssten dann ja kaum Türken in der Türkei gewesen sein. Ja, das heißt, es müssten eigentlich genug Flieger da gewesen sein, die die ganzen eingereisten Türkischen gehen in so vielen, es war einfach Bürger wieder zurück. Katastrophe. Ja, und um die Uhrzeit hat sich dann keiner um dich gekümmert. Ne? Und wie lange saß du jetzt am Flughafen? 8 Stunden. Acht? 8 Stunden haben wir gewartet, ja, um zu hoffen, dass man. Es hat sich keiner um sie gekümmert. Erst das, um die Uhrzeit erreichen sie keine Reisebüros. Ja. So, dann war es immer noch. Warte mal, ihr seid. Wart ihr von wann bis wann am Flughafen? 6 irgendwie so ein Dreh. Bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr, ja. Die wollten uns dann rüberschicken ins andere Hotel da. Ich dachte, na, stopp, jetzt ich jetzt nach Hause. Achso, haben sie schon angeboten, Hotel? Nee, da wir. Ich bin Ach so. Mehrmals bei diesem Reise, also so selber kam keiner. Wir haben Getränke selber zahlen müssen, wir haben alles eigentlich selber, es kam nie einer so wie War es ein etablierter deutscher Reiseveranstalter? Ja. Okay. Sehr großer. Ja. Und was mich am meisten, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auf alles gefasst gewesen, war ich ganz gespannt und wirklich dahin und ich war den Tränen nah. Ja, ich sag, meine Tochter hat geweint, weil ihre Freundin flog mit, die durfte noch fliegen. Und das waren, warte mal, ich will ja jetzt kein Öl ins Feuer kippen, aber das waren die, die eigentlich so später dahin wollten. Ja. Ne? Hm. Aber ihr habt noch Kontakt zu denen? Ja. Ja. Also ja, habe ich mir auch gesagt, nie wieder fliege ich mit irgendeiner kleinen Airline oder achte wirklich, ich buchte das nächste Mal selber. Also, es war echt. Hätten wir nicht selber noch so Nachdruck gemacht und wie auch immer, wären wir wahrscheinlich auch nicht nachts um 2 dann geflogen. Hm. Erstmal noch ganz woanders hin, um mit 2, also es war wirklich ätzend. Als wir da angekommen sind, waren wir K.O. Und bis heute ist noch keine Rückmeldung gekommen. Also von Altus habe ich einen Standardbrief bekommen, wo ich mich maßlos drüber aufgeregt habe, weil ich diese Standardschreiben kenne ich. Ja. Da habe ich einen Anwalt jetzt mit eingeschaltet und da habe ich schon mal 2 Schreiben gekriegt. Jetzt habe ich wieder ein Schreiben gekriegt, was über einen Anwalt lief, dass sie sich jetzt erstmal an die Airline wenden und das interne müssen sie nach den Richtlinien richten. Ja, also irgendwelches Sülz, ne? Richtlinien, das interessiert mich nicht, was die Airline für Richtlinien hat. Also ich warte jetzt die Woche noch ab und dann werden wir den Anwalt mal anrufen, was jetzt die nächsten Maßnahmen sind. Ich meine, wir haben da 200 Euro am Flughafen geblecht. Uns sind 1,5 Tage verloren gegangen. Also, und der Stress ist einfach noch dazu und ist nicht machbar. Und warten wir mal ab. Ich möchte heute nie wieder leben. Das ist natürlich ein herber Hammer, wenn man wartet. Nichts gegenüber kommt das buchen oder ausquartieren. Also das kenne ich, bin ich auch gewohnt. Ich wollte gerade sagen, da bist du ja nicht unbescheuert. Ist auch nicht so schlimm. Es passiert einfach, das macht man auch, ist ganz normal. Aber ich wollte gerade sagen, passieren tut das nicht. Das macht man schon ganz bewusst. Macht man bewusst. Und das haben die auch bewusst gemacht. Und da müssen Lösungen da sein. Und man muss nicht seine Kunden, das heißt, Gäste einfach da stehen lassen, so jetzt helft ihr mal. Also um die Uhrzeit. Das heißt, wenn ihr jetzt, wenn in der Hotelbranche, was ja auch gang und gäbe ist, ihr habt ja eine Zielquote, die überbucht werden muss, ne? Mhm. Und wenn das dann wirklich eintritt, dass die dann alle kommen, die, ne? Da habt ihr aber auch dann noch Pläne für. Ja. Also ich hatte mal ein Hotel als Kunden und da habe ich das nämlich auch gehört und die fahren dann wirklich die Leute auch. Die Mitarbeiter fahren die Leute dann in das andere Hotel und holen sie auch zum Frühstück von dort ab. Das machen wir nicht, es gibt Taxi-Coupons. Ja, aber gut, die kommen hin, die haben keinerlei weiteren Kosten, es wird sofort die Lösung vorgeschlagen, das Hotel ist für sie gebucht, das gleiche in der Nähe natürlich, selbe Kategorie oder hochwertiger. Ja. Und das war's. Also für den Zuhörer, der jetzt sich fragt, warum überbucht man etwas, sprich warum lässt man mehr Buchungen zu, als eigentlich abgedeckt werden können? Naja, weil ganz oft der Fall ist, dass viele Gäste oder auch mein Flieger nicht kommen. Ohne zu stornieren, ohne eine Rückmeldung zu geben. Es ist wirklich, ich habe noch ganz, ganz selten irgendwelche Tage, wo alle Gäste kommen. Irgendwer kommt nie. Und die melden sich nicht. Und weil das natürlich dann, die brauchen ja dann noch nicht zahlen, ne? Doch. Ja, aber warum? Ja, das heißt aber, dass ihr ja mehr Leute da haben wollt. Also ihr wollt eigentlich über das Geld, was man eigentlich verdienen kann. Das kann man nicht vergleichen. Ich hätte gedacht, dass das deswegen jemand bucht und jetzt kommt er einfach nicht und dann habe ich ein Loch, weil der nicht bezahlt. Weil das kann ich verstehen. Wenn jetzt von 200 Leuten 100 nicht kommen. Es kommt drauf an, was es natürlich für eine No-Show, nennt man das ja, gewesen. Ist es eine garantierte gewesen? Ist es eine vom Hotel verschuldet? Weil deswegen nicht gekommen, eine Doppelbuchung oder hat angerufen, es wurde vergessen rauszunehmen. Aber dann ist ja der kleinste Anteil wirklich ein Anteil, der kein Geld mitbringt. Der No-Shows. Ne? Das heißt, das Hotel ist es ja nicht nur, auch die Flieger versuchen, mehr Geld zu verdienen, als sie eigentlich verdienen können. Also die wollen quasi sie wollen es halt komplett auslassen. Ja. Ne? Um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Ja. Ne? Und dafür nimmt man dann auch in Kauf, dass man zusätzliche Kosten, und die hat man ja dann quasi als Anbieter. Teilweise können die enorm sein, ja. Ja. Man hätte uns ja auch, es gab schon noch Flüge, das haben wir selber gesehen, aber die hätten wir vorstrecken wir selber hätten es vorstrecken müssen, die wollten es nicht bezahlen, weil es enorme Kosten gewesen. Die haben gesagt, nö, wir sind doch nicht dran schuld gewesen, sondern die Airline. Ich sage, ja, aber ich habe ein Package gebucht. Ja. Ja. Also im Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das erstaunlich, wenn jemand nicht erscheint, obwohl er bezahlt hat. Beim Flug kann ich mir das immer noch vorstellen. Nee. Also im Hotel, gut, Krankheit, wo dann derjenige sagt, ja, muss ich jetzt in den sauren Apfel beißen, dass es schon bezahlt ist. Beim Flug hat es ja immer den Grund, also hat es manchmal den Grund, dass man ja einen Hin- und Rückflug preiswerter bekommt als nur ein One-Way-Flug, also ja, nur einen Hinflug oder nur einen Rückflug. Und deswegen, das habe ich selber auch schon gemacht, bucht man halt einen Hin- und Rückflug und lässt einen Rückflug verfallen. Ah, ja, verstehe ich schon. Ja. Ne? Und ja, da ist klar, dass dann ein Flieger leer ist. Und ich glaube, das ist auch gang und gäbe. Also ich kann mich erinnern, die Zeit, wo ich zwischen Berlin und München gependelt bin, war der Flieger immer halb leer. Also da war, ja, weißt du, und da kann ich verstehen, dass man dann auch aus umwelttechnischen Gründen sagt, gut, dann wenn wir hier noch ein paar, es du, ist nee, ja der Platz ich da. Sag ja, ich kenne das, es ist auch überhaupt ja kein Ding, aber ich möchte, dass mich hier einer um mich kümmert. Richtig, es muss abgefangen werden. Also weil es kann nicht sein. Ich mit deiner Tochter da, weil die andere Familie hatte den Sohn gehabt, der war 2 Jahre um die Uhrzeit, 8 Stunden am Flughafen, was machst du mit deinen Kindern, mit deinem Kind? Das ist einfach, das ist Hölle. Das kann nicht gut heißen. Nee, geht gar nicht. Nee, also da nicht war ich echt. Zumal ein Reiseveranstalter eigentlich wissen muss, dass die Leute, die seine Kunden sind, als oberstes Ziel Erholung haben, ne? Und wenn ich das Schlimme ist nur, dass sie sich um nichts bemühen, auch im Nachhinein nicht, dass irgendwelche Standards schreiben. Und das liegt sicherlich daran, die haben halt eine große Masse an Kundschaft, weißt du? Aber die wissen selber, der Reiseveranstalter weiß, sie haben schon öfters so eine Probleme gehabt mit dieser Airline, und nehmen sie immer wieder rein. Da habe ich gesagt, ey, stopp, ihr habt nur Grenzen, und ihr müsst wirklich drauf zahlen. Also das machen die Hotels auch. Und dann sagt man irgendwann, mit denen nicht mehr. Ja klar, das geht auf den eigenen Ruf. Ne? Ja, aber was soll das? Also ne? Die machen groß Werbung im Fernsehen. Letztendlich war das Verschulden ja eigentlich gar nicht beim Reiseveranstalter. Nee, bei der Airline. Sondern bei der Airline, weil die Airline war überbucht und hat dem Reiseveranstalter ich hab's ja nicht halt einzeln gebucht, Plätze sondern ich hab's überall als Paket, ja. Über den, du hast den Namen schon gesagt, ich finde es jetzt auch gar nicht tragisch, weil das ist halt nun mal passiert und ja, es ist passiert, aber es wäre halt toll, um mich wieder zu besänftigen und zu sagen, nee, nee, du bist richtig, das ist, da muss eine Entschuldigung ein kommen. Bild jetzt und nicht diese Standardschreiben. Und nicht nur in Form, genau, also gerade wenn man das weiß, ne, das dann. Es ist wirklich so, diesen Brief habe ich gelesen, ich bin mal explodiert. Und da stand unter drin, für eventuelle Rückfahrt erreichen Sie mich gerne und wieder der ungenannte. Ich will keine Rückfahrten, ihr sollt mein Problem lösen. Ja, ja. Na, ich möchte einfach wenigstens, ich habe schon gesagt, ich möchte jetzt keinen, aber ich möchte wissen, dass ich ausgegeben habe am Flughafen. Ja, meine Taxikosten, also, mein Trinken, mein Essen, ja, das möchte ich haben. Und eigentlich auch den einen Urlaubstag, der mir verloren gegangen ist. Die wissen ja nicht, was ich für Stress auf Arbeit noch hatte. Was ich da alles, ich habe die Schulung sausen lassen, nur damit, ne, da hängt ja so vieles dran. Ich meine, das interessiert mich nicht. Einzelschicksale. Ne? Interessiert die nicht, aber dann sollen sie doch jetzt entgegenkommen und eine Lösung finden. Letztendlich gibt es dafür eine Richtlinie, ne? Ja, so, hast du dich trotzdem noch erholt? Ja, habe ich. Ja, war noch erholt. Am Strand, hast du am Strand gelegen, bist im Sand eingesickert. Ja, also das Wetter war auch toll gewesen. Wasser hat, glaube ich, 26 Grad. Wir waren ja mit 3 Parteien da gewesen. Ja. Und jeder hatte, ja doch, hatte andere Vorlieben gehabt, also andere Interessen. Ja. Weil du gerade sagst, ne, wegen jemand anders im Urlaub. Ganz ehrlich, wir haben unser Ding durchgezogen. Also, wir haben einfach von vornherein gesagt, wir wollen Badeurlaub machen, wie heißt am Strand und nicht am Pool. Also, ich bin nicht so ein Poolliga. Und die anderen wollten unter dem Pool liegen und nochmal shoppen gehen und das wollten wir gar nicht. Also, das finde ich auch, wenn man zusammen in Urlaub fährt, dass da jeder halt. Ja, und dann habe ich auch gesagt zu Alex, so ist es, wir gehen am Strand, bleibt hier umliegen, okay, wir gehen runter. Dann haben wir einfach auch unser Ding gemacht. Also, dann das finde ich auch okay. Also, dass man schon irgendwie, man kann was zusammen machen, aber dass halt nicht diese Verpflichtung ist, man muss alles zusammen machen. Ja, deswegen, so dieser Punkt, ja, mit dir ist mir das zu stressig, den Stress macht man sich ja selber. Man kann ja klare Richtlinien so festlegen, okay, wenn du das und das sehen willst, ich komme mit, vielleicht schließen wir uns den einen Tag an, aber wir wollen halt eher in die Richtung. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Kann man doch ganz individuell gestalten, ist doch wurscht. Ich muss mich doch nicht festlegen. Nee. Der Urlaub ist ja da, um sich zu erholen. Aber ich weiß, vom Erzählen weiß ich halt, dass Parteien, die du so schön nennst, die zusammen in Urlaub fahren, dass bei denen so im Kopf ist, da müssen wir auch alles zusammen machen. Oh. Und bei denen kracht es dann halt auch. Absolut, ne? Nicht. Also finde ich, bin ich absolut, ich sag's auch von vornherein, das habe ich auch zu Alex gesagt und den ich sage, wir machen unser Ding, ich möchte das und das und das, ich möchte mir einmal was anschauen, hier können wir mal, ich sage, ich mach das auf jeden Fall. Man kann zumindest aufeinander zugreifen, wenn man möchte. Man ist zusammen an. Ja, wir sind zusammen frühstücken gegangen, ne? Das haben wir gemacht, aber wenn einer eher wach war, ist er halt schon näher. Also ich habe auf keinen gewartet und ewig. Nee, das ist Das ist doch schrecklich. Also es ist doch so ein Urlaub, da setzt du dich ja selber unter Stress. Ja. Und wir wollen einfach unser Ding machen. Und wenn da einer nicht mitzieht, ist doch wurscht. Also jeder kann auch seins machen. Ist ja so. Haben wir dann Disneyland auch. Und da wollten wir eh nicht immer das Gleiche. Da wollte doch keiner was anderes. Gut, da ist, aber da, da wird ja Interesse auch gesteuert. Ja, aber ist ja so. Hätte ich jetzt gesagt, ey, ich habe keinen Bock im Park, dann wäre ich einfach im Zimmer geblieben. So, Punkt. Da muss ich sagen, so einen Urlaub habe ich noch gar nicht erlebt, wo man im Zimmer bleibt. Aber ich finde auch, gerade bei Hotels, also Urlaub auf einem Hotelzimmer geht gar nicht. Kommt doch mal an, was für ein Hotelzimmer ist. So. Da gibt es auch Unterschiede. Ich habe schon Hotelzimmer erlebt, da kannst du das machen. Sprich, es ist ein Hotelzimmer, wo eine Sauna mit drin ist, wo ein Dampfbad, ein Whirlpool mit drin ist. Ich glaube, dieses Hotelzimmer war größer wie unser Haus. Also es gibt da wirklich schon Unterschiede, ne? Das ist das, was ich im Wellnessbereich meine. Aber letztendlich, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, hänge ich nicht im Hotel rum. Obwohl, ich muss sagen, beim Hotelzimmer bin ich da dann doch, da stelle ich dann die wenigsten Ansprüche eigentlich dran. Oh, ich ja. Nee, also das muss... Weil da muss halt ein Bett drin stehen. Da muss man auch drin liegen können. Also ne, das muss, wenn das... Ja, du weißt ja selber, du warst ja auch schon im Ausland und du kannst nicht nur das Hotel gleich... Ja, ich erinnere mich dann immer nur an schlechte Betten. Ja, und Sauberkeit. Ja, okay, gut. Ich sage ja, die Ansprüche sind dort am niedrigsten, heißt ja nicht, dass ich keine Ansprüche habe. Naja, oder? Aber es sollte schon ganz so wichtig sein, sauber ist, wie ich es alle freundlich sind. Ich mag es halt nicht, dass... Ich möchte im Hotel eigentlich meine Ruhe haben und mir geht ja diese affektierte Überfreundlichkeit in manchen Dienstleistungsbereichen... Also im Ausland hast du nicht diese affektierte... Freundlichkeit. Und was meinst du denn? Haben Sie gut geschlafen? Ja, das ist genau derselbe Spruch, wie die Frau an der Kasse im Real fragt, ob ich alles gekriegt habe. Und ich weiß ganz genau, es interessiert sie einen Scheiß. Aber ganz ehrlich, ich frage das nicht. Wenn ich den Typen da sehe, dann sehe ich das. Na, kurze Nacht gewesen, ha? So sage ich das mal. Ich sag, alles klar, Rechnung ist fertig. Also, mir ist immer klar, dass die Mitarbeiter keine Kommunikationsschulung haben. Das heißt, alles, was aus denen raussprudelt, ist ordentlich fest eintrainiert. Ja, aber also gibt klar diese Standards, da haben sie geschlafen, haben sie die angenehme Anreise, das sind so Standards, sprich klar. Ja. Aber ich glaube, in den Jahren ist man da schon individueller. Also ich werde einen Gast da, der total zerknautscht, wenn ich auch gut geschlafen hat. Ja. Ja, oder wenn wir in der Nacht mal einen Feueralarm hatten, werde ich auch nicht fragen, ob er gut geschlafen hat. Das verkneife ich mir dann einfach mal. Doch, das musst du fragen, wenn der Einzige war, der nicht nach unten gekommen ist. Also das haben wir haben sie gut geschlafen? Sie waren gar nicht da, als der Feueralarm war. Ja, also das lassen wir einfach mal, aber man fragt schon mal, ob alles in Ordnung war oder ob er das interessiert mich auch. Also muss sagen, der Mitarbeiter muss sich um mich dann nicht so bemühen, wenn ich da im Urlaub bin, weil. Aber wenn ich einer fragen würde, also das ist so Kritikpunkte, weil ich nehme es wirklich auf, um das zu besprechen, um zu sagen, was können wir ändern. Und deswegen, wenn keiner was sagt, dann komme ich nicht weiter. Ne? Und wenn der sagt, ja Mensch, Kopfkissen, ihr habt nur diese eine Sorte da. Wenn ich dir nicht anspreche, kommt ganz selten was. Ja, und wenn ich dich drauf ansprechen würde, du würdest bei mir am Counter in der Rezeption stehen, würde ich aus dir auch was rauslocken können, weil irgendwas gibt's immer. Ich könnte zwar keine Clubkarte verkaufen, so einer wärst du nicht, dann wüsste ich ganz genau. Aber reden könnten wir trotzdem. Ja. Doch? Aber, ja. Ich werde dich nicht fragen, ob du schlafen hast. Das ist gut. Das kannst du mich ja fragen, wenn wir zusammen im Urlaub sind. Also wenn du mich dann fragst, dann ist das schon in Ordnung. Ja, ich weiß schon, was du meinst, diese Standarddinge, wenn sie uns ehrlich kommen. Ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Also ich glaube schon, dass es Hotelmitarbeiter gibt, die mit so einer Leidenschaft dabei sind. Gibt es wirklich, das merkst du aber auch. Du merkst den Unterschied, du merkst es wirklich. Also ja, das glaube ich schon. Aber und für die ist es letztendlich halt ein Job und die wollen halt ihr Bestes geben und die versuchen dann auch freundlich zu sein. Aber ich glaube halt manchmal, dass das Interesse von Kunden und das, was der Anbieter oder der Service-Dienstleister denkt, dass das aneinander vorbeigeht. Ja, man muss ein bisschen abwägen. Und für mich ist Real das große Beispiel, weil da hat sich irgendeiner gedacht, fragen wir mal, ja, Kaufland oder was ist das? Kaufland. Hat. Ja, dann ist es halt im Kaufland. Ich habe auch schon mal gesagt, nein, ich vermisse meinen Obstsalat mit. Das war René. Mein Obstsalat mit diesem Laden habe ich schon zweimal gesagt. Und wenn Sie mich jetzt immer fragen, haben Sie das bekommen? Ja. Ja, ist doch einfach schwer. Aber da hat sich einer Gedanken drüber gemacht und denkt sich, oh, die Kunden finden es bestimmt, der denkt sich nicht, die Kunden finden es bestimmt, sondern der denkt sich, die Kunden finden es total toll, wenn man sich um die kümmert und wenn man dann fragt, haben sie alles bekommen. Aber pass mal auf, wenn die, ich habe mir schon mal überlegt. Wenn sie meine Tüten einpacken würden, wäre super. Nein, wenn sie diesen Satz nochmal sagt und ich sage, wissen Sie eigentlich, was passiert denn jetzt, wenn ich Ihnen jetzt die Antwort gebe, was machen wir denn damit? Was machen also Sie? Also Julia hat gerade gesagt, sie hat schon gesehen, wie sie es jemand sich aufgeschrieben hat. Ich würde Sie fragen, was machen Sie jetzt mit diesem Hinweis? Manch der Mitarbeiter kann halt die Unsch dafür. Und das nimmt man halt so hin. Ja, und dann aber ist mich so ärgert diese Standardsprache hinaus, wenn du so real gehst, ja, an die Informationen, völlig irgendwas, irgendwelche Angebote, Marial, und die wissen immer von dir was. Weißt du, sie mit unseren Karten noch? Weißt du, kannst du dich dran erinnern? Welche Karten? Diese iTunes, die wir da kaufen wollen, so, im Angebot. Ja, ja, ja. Keine Sau, wusste Bescheid. Da war, wir waren zusammen gewesen. Ja, da sind wir dann noch zum, ja, wie gut. Das war mit dir, siehst du, so verschiebt sich die Erinnerung. Und keiner wusste irgendwas, und das ist jedes Mal da. Ja, es ja. gibt irgendwelche Aktionen, ja, ja. die wissen nie Bescheid. Ja, aber da kannst du halt den Mitarbeitern noch keinen Vorwurf Doch, machen, wenn ja. das nicht nach unten kommuniziert wird. Ne? Ja, aber jedes Mal, es ist, ja. die kommen Prospekte raus, ja, in Massen, und die gucken sich den Prospekt nicht mal selber an zu Hause. Ist doch so, oder? Das finde ich entschrecklich. Und also nur mal so, Fazit Urlaub. Ich wollte gerade sagen, lass uns den Urlaub zu Ende bringen. Ich habe nämlich noch eine andere Geschichte. Aber ja, aha, Urlaub. Wie, ja, also Urlaub für mich, ich muss sagen, in der heutigen Zeit jetzt, in meinem Alter, mit meiner Familie, ist mir das super, super wichtig, dass ich meine Interessen durchsetze. Für mich ist es einfach Ruhe. Für mich ist es wirklich Deine Interessen Ruhe. Gegenüber ja. der Familie? Ja, und dann wirklich, ich habe mir vorne... Wie? Warte mal, das hört sich jetzt so an, als wenn du festlegst, wenn du Urlaub gemacht ja. wird und deine Familien. Es ist schon so ein bisschen so. Dass, nee, dass ich das schon, aber im Einklang. Also, es ist eigentlich noch nie was, und nein, das finde ich total scheiße. Keine Widerworte. Das ist schon alles recht sinnvoll und gut durchdacht, und die Woche habe ich gesagt, ich möchte einfach nur ein bisschen entspannen. Und dann mache ich das auch mit Lilly, wenn wir dann mal malen, und ich habe auch gesagt, ich möchte mit Lilly jetzt einfach ein bisschen mehr üben, jetzt die Zeit, die ich noch da bin, die Woche, und also, ja, mich du mit nutzt mir. Es auch für Beziehungspflege. Ja. Ja, also die Woche, die ich zu Hause bin. Und ja. wenigstens mal, und wenn wir sagen, okay, wir fahren in eine Therme einen Tag mal, einfach schön aus, nur wir drei, oder ich bin ins Tropical Island, keine Ahnung, irgendwas. Das ist für mich ganz noch wichtig. Früher war ich wahrscheinlich mehr Action, Action, Action, irgendwo feiern und irgendwo hinfahren. Spannend. Ja. Siehst du, also in der Hinsicht unterscheiden wir uns noch, weil für mich ist halt nicht Action, Action, Action, aber schon was sehen, was erleben. Ne? Ja, ist es für dich oder ist es für deine Familie auch so? Julia versucht wieder Handzeichen zu geben, weil, ne? Ja, du musst, nein, denn, du das musst ist aber auch, ja das so ist sehen. Auch was, ja. Ich meine, ich setze mich jetzt nicht gegen drei Leute nein, da durch. Aber ne? das ist ja auch schwer. Ja. Du hast aber ich versuche meinen Einfluss geltend zu machen und das halt so weit wie es möglich ist, ne? Und ich habe Gott sei Dank niemanden in der Familie, sage ich jetzt einfach mal so, der tot am Strand liegen möchte gerne die ganzen zwei Wochen. Wie gesagt, naja. Nee, aber warte, lass mich, ich möchte ja, ja keine Diskussion jetzt nein, da nein, weiter nein, wir anfangen. Diskutieren ja nicht. Also, ja. Nee, weil ich, sonst kommen wir aus, ich gehe jetzt gar nicht mehr raus aus der Geschichte, und viel Zeit ist nicht mehr. Mein Fazit, oder besser gesagt, mein abschließender Tipp an euch, was Urlaub betrifft, macht euch den Urlaub auch unter der Arbeitswoche. Also einfach durch das Schaffen von Abwechslung, dass man, also man kann sich das, man darf einfach nicht in diesen Trott geraten. Und da sage ich auch in dem Rahmen, wie es möglich ist, weil du schon wieder so guckst. Ja, aber ich denke, es ist nicht total unmöglich, viel Abwechslung in meinem Job. Nee, ich denke, es ist nicht unmöglich. Also wenn du sagst ja selber, wenn du laufen gehst, ist es für dich nicht angenehmer. Ja, aber dann muss das Wetter halt, ich brauche so gewisse Faktoren. Ich brauche Sonne, Licht ist für mich mal ganz so wichtig. Aber eine Woche, in der was Schönes, Abwechslungsreiches passiert, ist doch schon mal eine schönere Woche als so eine Alltagswoche. Ganz entspannt an meinem Job ran. Wirklich, ich gehe da wirklich so, ja, ich habe jetzt Lust, ich will jetzt lächeln, ich habe jetzt einfach Spaß dran. Ja. Nein, wirklich, bevor ich mit Sonnengesicht hingehe, gehe ich lieber mit Sonnengesicht hin. Und mit einem lächelnden Gesicht. Ja, und wenn ich weiß, okay, heute hast du 10, 12 Stunden, da weiß ich aber schon vorher, dass heute so viel auf mich drauf zukommt, und sehe das ganz ganz anderen Sichtweise. Weiß aber auch, dann nimmst du dir aber dieses Wochenende, genauso wie ich gesagt, diese Woche nimmst du dir Zeit, du entspannst. Aber wenn man zum Motivieren auf was zurückgreifen kann, ne, ist doch besser, klar, man sagt sich ja immer, oh, ich gehe jetzt auf der Arbeit und möchte halt mein Bestes geben. Wenn du aber dann was hast, was dich vielleicht so ein bisschen noch hochhebt, dadurch, dass du was Schönes erlebt hast irgendwie, dann ist es doch, kommst du davon jetzt alleine. Aber für mich ist auch ganz so wichtig, und da weiß ich, ob ich egoistisch bin, ich brauche meinen Urlaub im Ausland. Also ich muss wirklich, ich möchte so viel sehen, es gibt so viele Länder, und ich sage immer, gut, finanziell ist es wahrscheinlich... Da redest du dir ein. Nein, ich möchte unbedingt... es gibt in Deutschland wirklich sehr, sehr schöne Länder. Weiß ich. Deutschland sowieso, das muss auch immer sein. Aber ich möchte... sind dann halt zwei Urlaube auch weg. Also ich möchte mindestens einmal im Jahr wirklich wegfliegen, ganz weit weg, wo wirklich Sonne ist dann. Also ich rede von den kalten Monaten. Ja. Also du sagst Ausland, meinst aber wahrscheinlich gar nicht Ausland, sondern du meinst wirklich Sonne und Süden, weil dann könntest du ja auch nach Polen fahren oder nach Tschechien. Nee. Ist auch Ausland. Ja, aber nicht im Sommer. Ich rede von den kalten Monaten. Ja, in den kalten Monaten. Kannst da rede ich Polen schon fahren. Von Asien, Ägypten. Ja, nee, siehst du, also Ausland ist für dich halt weit weg in den Süden. Ab in den Süden. Ja. Wo Sonne wirklich sowas. Mediterranes Thema. Und den Rest, da machen wir erforschen. Da gucken wir uns Deutschland an. Ja, so wie den Harz. Hammer. War noch nie da gewesen, ich war total begeistert. Ich glaube, man hätte noch so viel sehen können. Ja. Haben die Woche ja nicht gereicht. Ja. So viel zum Thema Urlaub. Ich glaube, da könnte man noch so ausschweifen. Wir können es ja beim letzten Mal machen, weil auch jetzt möchte ich auf meine vergangene Sendung nochmal ganz kurz zurückgreifen. Weil ich wahrscheinlich nichts mehr weiß. Richtig, weil du gar nicht dabei warst. Ja, und zwar war unser Thema mit Holger, ich weiß jetzt nicht, welche Ausgabe es war, soziale Medien, Twitter, Facebook. Und wir sind auf einen Punkt zu sprechen gekommen, wo wir ganz eigentlich interessiert daran waren, wie du das handhabst. Und zwar ging es darum, dass Arbeitgeber im Internet auch ihre, du brauchst nichts sagen, was du nicht sagen möchtest. Ich frage auch dich nach deiner ganz persönlichen Meinung nur. Wo Arbeitgeber soziale Medien nutzen. Also Google ist jetzt nicht unbedingt ein soziales Medium, aber die halt das Internet für sich nutzen, um Informationen über die Mitarbeiter einzuholen. Und es war ja bei Holger so gewesen, dass dem es tatsächlich passiert ist. Ja, Die Story auch erzählt im Podcast, wie sein Arbeitgeber ihn bei Twitter vielleicht etwas missverstanden hat oder so. Ne? Ja, und haben überlegt, so aus Arbeitgebersicht, wie das halt so, du das so siehst. Man nutzt es. Und dann geht's dann, sucht man dann nach Sünden oder sucht man mehr, also es ist nichts Verkehrtes, nach Mitarbeiter zu suchen, wenn sich bei uns jemand bewirbt, wir auch sofort nach, um zu sehen, ist das ein qualifizierter Mitarbeiter, hat der irgendwas schon gemacht, was für uns interessant ist zu wissen, aber da geht es nicht darum, wir suchen nicht nach Saufbildern oder so, weil jeder hat halt sein Privatleben. Aber es ist schon mal interessant zu verfolgen, was da so passiert, wenn du auch eine Krankmeldung kriegst. Und dann Du guckst dann und siehst so, Party hier, und so, okay, ich habe aber auch schon klipp und klar meinen Mitarbeitern gesagt, ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass dieser, Frau Seher, ich weiß nicht. Es ist technisch möglich, darum muss man sagen. Ja, das habe ich aber auch klipp und klar gesagt, das denke ich, halten sie sich auch sehr bedeckt. Ich hatte ja auch mal eine Situation, da hat irgendwie mal im Facebook, nur meine, weiß ich, wie viel Spätschicht und, aber das finde ich auch. Dann bin ich auch immer hin, also eher mal eine Frühschicht habe ich so vernommen, nein, ich weiß nicht, haben Sie so Nee, aber das ist auch in Ordnung, ne? Also da braucht man sich doch nicht mit. Da spreche ich Sie auch direkt an. Ich sage, ihr müsst euch alle bewusst sein, dass ihr nicht die Einzigen seid auf diesen Seiten, auch wenn wir vielleicht nicht angemeldet sind, aber es ist so. Ja. Und das hört sich schon. Da finde ich zum Beispiel, doof, wenn ich mich recht erinnere, wird das Unternehmen untersagt, dass sie, aber ich finde es Quatsch. Also, warum? Also, das hieß ja, wäre es mir untersagt, herauszufinden, dass mein Mitarbeiter, der krank macht, in Wirklichkeit irgendwie den ganzen Tag, Also ich sag mal, ich selber bin ja nicht aktiv bei diesen Dingern so dabei, aber ich gucke halt eben. Ich gucke halt immer rein, was da so los ist, was sie so schreiben, und man kriegt schon einiges mit. Und man finde, wenn der Arbeitgeber akzeptiert hat, dass der Mitarbeiter ein Privatleben hat, in dem er vielleicht auch eigene Interessen hat und anders ist, und das auch der Arbeitgeber das so trennen kann, seinen Mitarbeiter privat und seinen Mitarbeiter beruflich, finde ich das völlig in Ordnung, wenn der Mitarbeiter halt weiß, wenn der Arbeitgeber weiß, mein Mitarbeiter interessiert sich privat für Pferdezucht und jetzt ist er auf dem Reiterhof oder so, ist doch völlig in Ordnung. Das würde mir als Arbeitgeber sogar, wo ich sage, der ist engagiert, der tut was. Ne? Ich meine, man muss halt nur ein bisschen aufpassen, was man da reinschreibt. Ne? Natürlich, aber doof seid ihr, nicht nur gegenüber dem Arbeitgeber. Ja, generell auch den Freunden, seinen Freundschaften, sein Team. Ist einfach mal. Ich muss von mir keine Fotos ins Internet stellen, wo ich irgendwie besoffen unterm Tisch liege. Weißt du, das wäre mir schon total peinlich. Man muss auch nicht alles preisgeben. Also ich bin doch nicht mit, man kann ja über diese Freundschaften knüpfen oder so. Ja. Ne? Habe ich übrigens mit Roger jetzt gemacht, nicht immer so, ne? Ein Jugendfreund, der meines Erachtens nach auch echt sowas gebracht hat, was man nicht erwartet hätte. Ja, ne? Das ist richtig. Ist auch Papa, ne? Ja, ich sehe Fotos. Und sowas finde ich dann interessant, ne? Ja, man bleibt so ein bisschen auf dem Laufenden, so Dinge, die man halt vermisst hat, und ist aus dem geworden, ne, und, aber es gibt halt auch so Sachen, ich suche jetzt zum Beispiel jemanden und ich komme nicht ran, ich komme auf keiner dieser ganzen Seiten Facebook, komme ich nicht an diesenjenigen ran. Warum? Ich finde ihn, weil er wahrscheinlich nirgendwo dann ist er wahrscheinlich nirgendwo. Ja, schade, eigentlich. Außer, echt, wen suchst du denn? Sag ich jetzt nicht. Aber ich kann mir schon denken, wer, oder? Nee, okay, dann. Den tue ich nicht. Okay. Ab und zu habe ich schon mal gemacht, aber man findet es halt nicht einmal, aber da kommt man nicht ran. Ja, aber jetzt muss man überlegen, vor 100 Jahren wäre es gerade, ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, vor 10 Jahren oder 20 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Ne? Nur manche, so wie diese ganzen Seiten, nerven auch, weil du mit E-Mails bombardiert wirst. Ja, so, der hat hier wieder seine Pinnwand und oh. Ach so, ja, okay, mal abgesehen davon. Aber da, das liegt halt auch daran, dass in diesen sozialen Medien auch viele was vom Kuchen abhaben wollen. Ja, und da geht es ja letztendlich auch um Geld. Ja, und diese ganzen Applikationen, gerade bei Facebook, diese Facebook-Spiele, die halt benachrichtigen, die versuchen, eine große Nutzerbasis aufzubauen und setzen diese Nutzerbasis nachher durch Werbeentblendung oder was in Geld um. Ne? Also es sind halt alle daran interessiert, dass man auf sie aufmerksam wird und das macht es halt so nervig. Aber das Schlimme ist, immer, wenn man erstmal drin ist, dann nutzt man, also ich gucke doch jeden Tag eigentlich rein. So, also muss man sagen, Facebook, siehst du, jetzt haben wir das soziale Medienthema fast noch vertieft, obwohl du beim letzten Mal nicht dabei warst. Ich muss sagen, Facebook, ich veröffentliche Sachen über Twitter auf Facebook mit, damit die Leute, die mir ja, bei Facebook, da nicht so aktiv damit die auch rein. Was mitkriegen. Mhm, ne, von, sehr schön. Ja, aber dafür würde ich zum Beispiel deswegen würde ich bei Twitter alle dies lang irgendwas da präsentieren. Ich meine, ich bin immer nur der stille Gucker, ne? Also ja, ich gucke das finde ich halt gut, dass man sich das, dass man da seine Nische halt finden kann. Stay Friends? Katastrophe? Ja, also Stay Friends ist für mich, das ist so zu und so geschlossen. Letztendlich wollen sie ihr Geld verdienen, ne? Deswegen finde ich, das ist noch eine Plattform, die ist sinnvoll, weil du da doch Kontakt knüpfen kannst. Stay Friends ist ja auch so gedacht. Naja, oder. Ja, du musst halt nur Geld zahlen, wenn du Geld zahlst. Ja, weil da lernst du aber auch die kennen, die du nicht kennenlernen willst. Okay. Von früher. Sag jetzt mal, also klickt dich ja jeder irgendwann mal an. Und ja gut, so eine virtuelle Freundschaft ist so ein bisschen was anderes, da steckt ein bisschen was anderes hinter als zwischen einer richtigen Freundschaft. Ja. Also ich habe bei mir bei Facebook auch Freundschaftsanfragen offen von Leuten. Also ich habe Leute, ich habe sogar wirklich welche, die ich nicht kenne. Oder vielleicht kann ich mich nur nicht erinnern. Vielleicht war das von einem dieser Partyabende, wo kein Foto existiert. Nee, aber ich kenne manche gar nicht. Und dann habe ich Leute, wo ich sage, ich kenne die, aber die sind mir nicht nah genug. Die sind mir einfach nicht nah genug, dass ich, die mögen auch nett gewesen sein, aber die... Nee. Die ignoriert man dann, oder? Auf Anfrage auf später Verschiebung, jetzt kann man so schön heißen. Also dann müssen wir Anfrage ignorieren. Ne? Ja, bei Facebook finde ich halt sehr erstaunlich, dass Leute die auch immer auf deiner Pinnwand posten können. Und dann sind das immer so ganz abgefahrene, schräge Sachen, die hätten irgendwelche Fragen über dich beantwortet. Ja. Und wenn du die Antwort sehen willst, musst du halt dich da anmelden. Bei Bader, ich habe es jetzt leider gemacht. Das kann man doch wieder zurücknehmen. Ja, kann man? Bestimmt. Ich hoffe, es ist bestimmt. Frag Julia, ja? Die ist ganz aktiv bei Facebook. Weil... Das nervt mich. Ich krieg jetzt jeden Tag gleich die E-Mails, wie es in Badung das geht, oder ich will es wieder raushaben. Das ist ganz schrecklich. Oh, schrecklich. Na, und Zing ist zu teuer. Crossing. Ist zu teuer. Wobei ich bei Crossing oder Xing, ne, finde ich interessant, dass du, wenn du es beruflich nutzt, um Kontakte zu finden, ne, was erstaunlich ist, dass du halt mit jedem über sechs Ecken irgendwie. Oder? Ist man erstaunlich, aber wenn du oben da muss man siehst, dazu die sagen, Linie. Da sind natürlich Leute, so eine Social Net, so eine Netzwerker, die nehmen Verbindung zu jedem auf und sieht man ja auch und das ganzen, wo sie dich einladen. Ja. Also ich sage immer, ich will nur mit jemandem bei Crossing befreundet, in Verbindung befreundet heißt es ja nicht. Ich möchte nur mit jemandem verknüpft sein, wo ich weiß, den könnte ich anrufen und könnte den oder eine Mail schicken und könnte dem was fragen, ob er für was für einen meiner Kontakte tut. Ja. Weil das ist ja der Sinn, ne? Dass wenn ich, ich suche, weiß ich nicht, suche jemanden, der Glasbläserei betreibt, weil ich irgendwie mal was schenken will oder was ich beruflich brauche und ich gucke bei meinem Freund, sehe, ah, der kennt jemanden, der Glasbläser ist, dann kann ich den anhauen und frag mal den, ob der. Also ich bin da nicht angemeldet, also ich nutze es nicht so, aber ab und zu. Also wir haben in der Firma auch schon darüber Aufträge. Ja, gekriegt, es gibt ja auch Arbeitgeber, die so sagen, diese Gebühr zahlen, ne? Dann, dass du für da ihren, wir sind ja, wir haben jetzt eine Lerngruppe gebildet bei uns auf Arbeit, zum Beispiel, wir sind dort auch angemeldet. Ne? Darüber, damit wir immer. Nur manche von uns haben natürlich, ich möchte mich aber nicht in so ein Ding anmelden, nur damit wir jetzt. Kann man die dazu zwingen? Nee. Ja. Den Fall hatten wir nämlich auch, dass unsere Praktikanten, die so bei uns durchlaufen, dass wir sagen, damit du das mal alles kennenlernst, melde dich mal bei Twitter an. Ja, und Blog wollen und so. Es einfach nicht. Und genau, die sagen dann auch, wollen sie nicht. Ne? Finde ich dann auch immer, genau, finde ich dann auch in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, ist so. Du kannst mir nicht sagen, ich bin zu Twitter, nee, ich will dich anmelden. Singen würde ich mal noch verstehen, ich sage, ja, bin ich auch eh drin. Also man sollte es sich mal angucken, wenn man jetzt gerade in dieser Branche unterwegs ist. Aber obwohl, da wird man auch die Abneigung nicht haben. Ne? Nee, genau. Also da sind eher die Leute, die nicht so unabhängig sind. Ne? Ja. That's it, so zu sozialen Netzwerken. Genau. Dann haben wir das ja nochmal in komprimierter Art und Weise doch noch ein bisschen durchgekriegt. Ja. Ja, dann, das hast du ja auch noch nicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast, ich habe Material, was wir mal aufgezeichnet haben, das mit Holger. Mhm. Höre ein anderes Projekt und das habe ich neulich gefunden und das ist noch nicht gelaufen. Und das werde ich demnächst auch als Podcast dazwischen schieben noch. Also, was ist das? Also, ich werde noch nicht so viel verraten, also, aber vielleicht änderst du. Das haben wir mit Holger bei dir aufgezeichnet. Es ging da um elektrische Elektrizität und um Wasser lassen. Hä? Wasser lassen? Du erinnerst dich nicht mehr. Ach, Mensch, Marien, dein Gedächtnis. Oh Gott, ich bin so alt. Ich sag's dir danach. Ich war auch der festen Überzeugung, ich war 31, ich bin auch schon 32. Ja, das, da kann man sich mal verrechnen, das ist nicht weiter schlimm. ich sag's dir nachher, auf jeden Fall haben wir das mit Holger bei dir aufgezeichnet, es war sehr, sehr witzig gewesen. Hä? Ich habe versucht, Marien mit dem Mund an die Lippen. Ich verstehe das ja nicht. Aber Lito sagt schon, ich bin ein bisschen senil. Aber entschuldige, ich bin krank. Ja, kein Problem. Reden wir nachher dann drüber. Ihr müsst euch überraschen lassen. Auf jeden Fall war es sehr witzig gewesen. Es war sehr gut. Bin ja gleich nochmal gespannt. Müssen wir nochmal. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir sind übrigens erstmal mit dem halb neuen Sound-Setup. Ich bin mal gespannt, ob das. Ich habe gestern ja ein bisschen die Nacht rein noch. Ich habe den Audio-Test Tisch gemacht. Nicht berührt. Alles, nein, was heute alles passiert ist, war René. Möchte ich ihn betonen. Alles super. Und mal gucken, ob wir mit der Audioqualität dann weitermachen. Wenn das Mischpult da ist, dann wird sich das noch ein bisschen verbessern. Wird sich meine Stimme noch ein bisschen ändern. Ja, und dann wirst Background du, Music. Würde ich dich bitten, dann auch Sprachtraining in Anspruch zu nehmen. Nein. Hallo? Dann machen wir vorher zusammen Atemübungen. Nee, dann mach ich keinen Podcast mehr. Nein, so. Ist alles super, alles bestens. Gut, dann würde ich sagen, war es das für jetzt gewesen. Jetzt genießen wir unseren Urlaub weiter. Jetzt genießen wir unseren Urlaub. Wir sind auch ganz knapp. Ich habe ja mein Büchlein nicht hier, wo ich jetzt einen Spruch des Tages. Doch, ne? Warte, ich gebe es dir. Dann machen wir Wollen wir das noch schnell? Komm, wir machen das für einen Spruch des Tages. Ich finde das immer toll, da kann man sich mal so ein bisschen dran aufziehen. Auf so einen coolen Spruch. Hier. Geht ganz schnell, René, ich kann ja noch ein bisschen labern. Ich habe Marien gerade mein dickes Notizbuch gegeben mit, jetzt habe ich schon wieder gewummelt, den Sprüchen, über die ich so stolpere und die ich ganz merkenswert finde. Ist jetzt zwar nichts für Männer, der Spruch? Egal, komm, wir nehmen auch einen Frauenspruch. Wir haben ja auch weibliche Zuhörerinnen. Aber warte mal, ich habe neulich weibliche Zuhörerinnen, was habe ich denn? Ich habe neulich im Fernsehen gesehen, da war eine im Interview, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, und wisst ihr, was die werden wollte? Krankenschwesterin. Die wollte Krankenschwesterin werden. Oder Köcher. Köcher. Ja. Köcher und Köchin. Na, was ist los? War der nicht gut? Ich habe zwei, doch. Also, so Spaß am Leben zu haben, ist die beste Kosmetik für eine Frau. Na, ja, gut. Finde ich, ist nicht nur für eine Frau, sondern auch für einen Mann. Ja, oder? Warte. Hier. Lebenskunst ist zu 90% die Fähigkeit, mit Leuten auszukommen, die man nicht mag. Ja. Wie wahr ist das denn? Das finde ich zum Beispiel, darf ich ganz gut, wenn du mit zwei Streithähne hast. Sollte man immer zusammenstecken, damit sie sich aneinander gewöhnen und sowas lässt sich nämlich dann auch heilen, quasi. Ne? Glaube ich. Was ich auch versuche, ist mit Leuten, mit denen ich nicht klarkomme, denen auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und weil, wie gesagt, sowas lässt sich aus der Welt schaffen und manchmal ist man unbegründet mit jemandem nicht grün. Wenn es dann wirklich nicht geht, dann geht es halt wirklich nicht. Ja. Ach, toll. Das ist doch schön, oder? Man kann dir den Weg weisen, gehen musst du ihn selbst. Ja, das ist doch toll, wenn man sowas hört. Ne? Manche Sprüche, die gehen so. Sag mal. Willst du ein paar für deine Meetings dir rausschreiben? Oder? Ja. Nee, das hört sich ja dann bei Frau Seher, wenn die sagt, das haben sie doch irgendwoher. Frau Seher sagt ja, wenn du es aber dann noch ausschmücken kannst mit bezogen auf dein Ding, was du da erzählen willst, dann kommt das schon, glaube ich. Mehr ist nicht. Echt, ja, wa? Sehr schön. Gut, okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja. Jetzt endlich für knapp über eine Stunde, das passt. Genau, und ich werde meinen Urlaub jetzt noch weiter genießen. Ja, ich auch. Und ihr hoffentlich auch, wenn ihr welchen habt. Und wenn nicht, macht euch welchen. Genau. Dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss.